zwischen dem Leiter der Delegation der Partei der Arbeit Koreas, Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Setka der Partei und dem Vizegeneralsekretär des Afrikanischen Nationalen Kongresses Südafrikas, Jessie Duarte, fanden am 26. August Verhandlungen statt. Daran nahmen die Mitglieder der Delegation der Partei der Arbeit Koreas und der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DEVRK in Südafrika sowie die Mitglieder des Nationalen Exekutivkomitees des Afrikanischen Nationalen Kongresses Südafrikas teil. Zuvor gab es ein Gespräch zwischen dem koreanischen Delegationsleiter Lee Soo-young und dem zweiten Vizegeneralsekretär des Setka der Kommunistischen Partei Südafrikas, Solly Mapuile. Die Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Lee Soo-young beendete an dem Tag den Besuch in der Republik Südafrika und verließ mit einer Maschine die Stadt Johannesburg.